Acht Tiere zu Paaren hat er euch erschaffen. Von den Schafen zwei und von den Ziegen zwei. Sag, sind es die beiden Männchen, die er verboten hat, oder die beiden Weibchen, oder was der Mutterleib der beiden Weibchen umschließt? Tut es mir kund aufgrund von wirklichem Wissen, wenn ihr wahrhaftig seid.